heute und immer da, ist sich die Wehrmacht bewusst, dass ihre Freiheit und ihre Größe dem Kampf und dem Sieg der nationalsozialistischen Idee verdankt. Heute und für alle Zeiten fühlt sie sich untrennbar verbunden mit der lebendigen Gestalterin dieser Idee, der Nationalsozialistischen Partei und allen ihren Gliederungen und Verbänden. Je mehr man draußen in der Welt über das Verhältnis von Partei und Wehrmacht munkelt und argwöhnt, umso fester werden beide zusammenstehen, die als die beiden Säulen das neue Reich tragen und die auf getrennten Arbeitsgebieten und doch in innigster Gemeinschaft den neuen deutschen Menschen formen.